Als er wieder in seinem Pickup sitzt, ist er ein bisschen klarer im Kopf und hat eine Vorstellung davon, was er nun tun sollte. Er lässt den Motor an und wendet, um nach Süden zu fahren, wobei er wieder darauf achtet, nicht auf irgendwelche Glasscherben zu geraten. Ein Bauernlaster fährt in Richtung Norden vorüber. Er zieht einen kleinen, offenen Anhänger, der mit Bauholz beladen ist. Der Fahrer hat seine Mütze bis zu den Ohren gezogen und starrt grimmig geradeaus, ohne Danny irgendwelche Beachtung zu schenken. Gut so. Kaum ist der Laster hinter der Kuppe verschwunden, biegt Danny auf die Straße ein und macht sich auf den Rückweg. Am Rand von Thompson hält er an einem Dollar General und erkundigt sich, ob sie wohl Prepaid-Handys im Angebot hätten, die in den Fernsehserien, die er sich anschaut, gern als Wegwerf-Handys verwendet werden, um inkognito zu bleiben. Erworben hat er so ein Ding noch nie und denkt, der Verkäufer werde ihn wahrscheinlich woanders hinschicken, vielleicht zu dem Walmart in Belleville, aber der Mann schickt ihn zu Gang 5. Da gibt es jede Menge solche Geräte. Am billigsten ist offenbar das von Trackphone. Man braucht keine Aktivierungsgebühr zu entrichten und eine Anleitung ist auch dabei. Danny zieht sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche und will schon mit der Kreditkarte zahlen, fragt sich dann jedoch, ob er schon dumm geboren wurde oder es erst geworden ist, woraufhin er das Portemonnaie wieder zurücksteckt und stattdessen ein Bündel Scheine aus der linken Hosentasche zieht. Damit bezahlt er. An der Kasse sitzt ein junger Typ mit Akne und einem struppigen Unterlippenbärtchen. Er grinst Danny an und fragt ihn, ob er wohl auf Tinder was losmachen wolle, wobei er ihn mit Bro anredet. Danny hat keinerlei Ahnung, wovon die Rede ist, weshalb er dem Kassierer nur mitteilt, er brauche keine Papiertüte. Der junge Typ sagt nichts mehr, kassiert nur und reicht Danny die Quittung. Die wirft Danny vor dem Laden in den dort praktischerweise vorhandenen Mülleimer. Er will keinen Nachweis für seinen Kauf, sondern nur die Leiche melden, sonst nichts. Alles Übrige wird er den Leuten überlassen, die mit den einschlägigen Ermittlungen ihren Lebensunterhalt verdienen. Je früher er die Sache hinter sich lässt, desto besser. Die Vorstellung, einfach gar nichts zu unternehmen, kommt ihm gar nicht in den Sinn. Irgendwann wird der Hund, eventuell gemeinsam mit anderen, die Mülltonne umwerfen und an das Fleisch darunter gelangen. Das darf Danny nicht zulassen. Hinter der verlassenen Tankstelle ist irgendjemandes Frau oder Tochter vergraben. Nach 2 Meilen sieht er einen kleinen Rastplatz, der mit 2 Picknicktischen und einer mobilen Toilettenkabine ausgestattet ist. Das ist alles. Danny hält dort, reißt die Blisterverpackung auf, von der das Trackphone geschützt ist, und überfliegt die Anleitung. Die ist ganz einfach und das Gerät ist bereits halb geladen. 3 Minuten später ist es aktiviert und einsatzbereit. Danny überlegt, ob er aufschreiben soll, was er sagen will, kommt jedoch zu dem Schluss, dass das nicht nötig ist. Er wird sich kurz fassen, damit niemand den Anruf zurückverfolgen kann. Zuerst hat er an die Polizei von Belleville gedacht, aber die ist in einem anderen County und er kennt die Notfallnummer der Kansas Highway Patrol. Die hängt im Sekretariat der Wilder High School und im Flur des alten wie des neuen Flügels. Wahrscheinlich ist das überall im Staat so. Niemand spricht aus, dass das für den Fall eines Amoklaufs dient, weil man das nicht erst sagen muss. Er tippt Sternchen 47 ein. Es klingelt nur ein einziges Mal. »Kansas Highway Patrol, möchten Sie einen Notfall melden?« »Ich möchte eine vergrabene Leiche melden. Ich glaube, es handelt sich um ein Mordopfer.« »Wie ist Ihr Name, Sir?« Um ein Haar hätte er den genannt. Bescheuert. »Die Leiche liegt hinter einer verlassenen Texaco-Tankstelle in Gunnell.« »Sir, nennen Sie mir bitte Ihren Namen?« »Wenn man in die County Road F einbiegt, kommt man zu einer Anhöhe. Die Tankstelle ist ganz oben.« »Sir, hören Sie einfach zu. Die Leiche liegt hinter der Tankstelle, okay? An der Hand von der Person, die da vergraben ist, hat ein Hund genagt. Es ist eine Frau, vielleicht auch ein Mädchen. Ich habe die Hand mit einer Mülltonne geschützt, aber die wird der Hund bald umwerfen.« »Sir, ich brauche Ihren Namen und den Ort, von wo Sie an Gunnell, County Road F, etwa 3 Meilen von der Hauptstraße entfernt, hinter der Texaco-Tankstelle. Holt Sie da raus, bitte! Jemand wird Sie vermissen!« Er legt auf, sein Herz hämmert wie wild, sein Gesicht ist schweißnass und auch das T-Shirt ist feucht geworden. Er fühlt sich wie nach einem Marathonlauf und das Wegwerfhandy in seiner Hand kommt ihm radioaktiv vor. Er trägt es zu dem Mülleimer zwischen den Picknicktischen, wirft es hinein, überlegt es sich anders, holt es wieder heraus und wischt es gründlich an seinem T-Shirt ab, bevor er es endgültig entsorgt. Er ist schon 5 Meilen weit gefahren, als ihm einfällt, wieder in Erinnerung an irgendeine Fernsehserie, dass er die SIM-Karte hätte herausnehmen sollen, was immer das sein soll. Aber er wird nicht zurückfahren, er glaubt ohnehin nicht, dass die Polizei Anrufe mit einem Wegwerfhandy nachverfolgen kann, und er will nicht riskieren, zum Schauplatz des Verbrechens zurückzukehren. Was für ein Verbrechen denn? Mensch, du hast doch nur 1 gemeldet. Na, wie auch immer. Jetzt will er nur nach Hause, sich vor den Fernseher setzen und vergessen, dass das alles je geschehen ist. Ihm fällt der Imbiss ein, den er mitgenommen hat, aber er hat keinen Appetit.